Mit einem Appell startete Ägyptens Präsident seinen Besuch in Moskau, seinen zweiten innerhalb von 3 Monaten. Sein Vollkoffer auf stärkere Beziehungen zu Russland in allen Bereichen, erklärte Abdel Fattah al-Sisi, besonders im Kampf gegen den Terrorismus im Nahen Osten. Sein russischer Kollege Wladimir Putin sagte ihm seine Unterstützung zu. Wir haben die gleichen Ansichten über die Notwendigkeit, den Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu intensivieren. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf die aggressiven Bestrebungen des Islamischen Staates. Putin sprach sich dafür aus, die syrische Regierung bei diesen Bestrebungen mit einzubeziehen. Die Beziehungen zwischen Kairo und Moskau sind so gut wie lange nicht mehr. Im Februar war Putin zu Besuch in Ägypten. Im März unterzeichneten beide Länder einen Rüstungsdeal über 3,5 Milliarden US-Dollar. Auch die Wirtschaftsbeziehungen werden stetig ausgebaut. Das nordafrikanische Land hilft dabei, eine durch die Ukraine-Krise entstandene Lücke zu schließen. Ägypten nutzt die Möglichkeiten, die sich aus den restriktiven russischen Maßnahmen im Zusammenhang mit den Sanktionen der Europäischen Union ergeben. In der ersten Hälfte des Jahres stiegen die Importe von Nahrungsmitteln aus Ägypten um mehr als 8%. Putins Angaben zufolge exportierte Russland im vergangenen Jahr 4 Millionen Tonnen Weizen nach Ägypten, Tendenz steigend. Außerdem planen beide Länder zusammen ein Atomkraftwerk an der ägyptischen Nordküste zu bauen. Zudem sorgt der Tourismus für Einnahmen. Die Strände am Roten Meer zählen zu den beliebtesten Reisezielen der Russen. Und neue Möglichkeiten stellt Putin bereits in Aussicht. Zu den konkreten Schritten, unsere wirtschaftlichen Beziehungen auszubauen, gehört es, möglicherweise eine Freihandelszone zwischen Ägypten und der Eurasischen Union zu schaffen. Die militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Moskau und Kairo schreitet weiter voran. Neben den Geschäften scheint es dem Autokraten Putin dadurch zu gelingen, Russlands strategische Position in der Region durch die Partnerschaft mit Ägyptens Autokraten al-Sisi zu festigen.